بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Denke, der von Allah azza wa jal recht geleitet wird, ist wirklich recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und derjenige, der von Allah azza wa jal in die Irre geleitet wird, ist wirklich irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu Muslimen gemacht hat, unsere Brust für den Islam erweitert hat. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Weg der Wahrheit klar gemacht hat. Ohne Allah wären wir niemals zu diesem Weg gekommen. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht recht geleitet, wären wir nicht recht geleitet gewesen. Wir danken ihm und bitten ihm durch unseren Dank, dass er uns, genauso wie er uns zu Muslimen gemacht hat, uns auch als Muslime sterben lässt und als Muslime auferwecken wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns alle unter der Gruppe von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam am Tag der Auferstehung auferstehen lassen und uns aus seiner Hand zu trinken geben, sodass wir danach nie wieder durstig sein werden. Möge Allah uns davor bewahren und beschützen, zu denjenigen Menschen zu gehören, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verstoßen wird in seinem Trinkbecken, das sicherlich von allen Propheten das edelste und größte sein wird. Meine lieben Geschwister, nach Allah subhanahu wa ta'ala möchte ich den Geschwistern in der Moschee danken, dass sie dieses Seminar organisiert haben, und möge Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen mit Gutem vergelten und ihnen dadurch ihre Sünden vergeben, und möge Allah azza wa jal sie dazu bringen, dass sie auch in Zukunft insha'Allah ta'ala immer der Grund sind dafür, dass nützliches Wissen weitergegeben wird. Allahumma amin. Bevor wir, liebe Geschwister, anfangen mit im eigentlichen Thema, möchte ich auf ein paar technische Sachen hinweisen. Ihr habt alle den Seminarplan irgendwie wahrscheinlich mitbekommen. Und zunächst einmal, was das Aufnehmen angeht, also Audioaufnahmen ist kein Problem. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist, dass man Bildaufnahmen macht. Also keine Videos oder Bilder, sondern Audioaufnahmen ist gar kein Problem, inshallah ta'ala. Die zweite Angelegenheit ist, was den Seminarplan angeht, wenn wir uns den betrachten, haben die Geschwister, möge Allah sie belohnen, die Unterrichtsblöcke, sind insgesamt 10 Unterrichtsblöcke, inshallah, und jeweils 60 Minuten. Und die Zeit werden wir auch sicherlich brauchen, möge Allah uns unsere Zeit segnen. Und dazwischen haben wir Pausen von einer Viertelstunde, die wir auch inshallah auch jeder wirklich in Anspruch nimmt, mal aufsteht, mal läuft, den Redner ausruhen lässt und so in dieser Zeit. Normalerweise macht das der Organisator, sagt diese Sachen, aber der ist gerade nicht da. Auf jeden Fall, das so viel zum Programmablauf. Und was die Fragen und Antworten geht, haben wir extra dafür auch Fragerunden eingeplant, sodass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Die einzige Bitte, die wir haben, inshallah, dass wir versuchen, möglichst die Fragen tatsächlich auch in der Fragerunde zu stellen, denn davon profitieren dann auch die allen anderen. Und die zweite Sache ist, dass die Fragen immer schriftlich geschrieben werden. Nur so können wir auch den Schwestern gegenüber auch fair sein, gerecht sein und denjenigen Fragen auch den Vorzug geben, die auch irgendwas mit dem Thema zu tun haben. Möge Allah azza wa jal euch belohnen und segnen für eure Geduld mit mir. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit sprechen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, was wir an Falschem sagen. den Erstlingen, der zu imstande ist, den Erstlingen, den wir darum zu bitten haben. Zur Wahl des Themas und des Buches der Titel des Buches lautet Khawarij der heutigen Zeit und mag den Eindruck erwecken, dass wir uns über die Gruppe der Khawarij unterhalten wollen. Und das ist auch tatsächlich ein Kapitel aus diesen 5 Kapiteln im Buch. Vielleicht hat jemand von euch schon das Inhaltsverzeichnis angeschaut. Aber eigentlich geht es uns um diese Gruppe nur indirekt. Deswegen lautet auch der Untertitel, wie ihr sehen könnt, Grundlagen von Iman und Kufr. Denn als wir überlegt haben, was wir für den deutschsprachigen Buchmarkt brauchen, haben wir gesehen, dass es eigentlich über das Thema Ta'sil, was auf Deutsch bedeutet Grundlagen schaffen, relativ wenig vorhanden ist. Und es macht keinen großen Sinn, dass man sich unterhält über Abweichungen vom geraden Weg oder von Sekten oder Ähnliches, bevor man nicht die Grundlagen, die eigenen Grundlagen geschaffen hat, was man denn wirklich selbst glauben soll. Erstmal lerne ich, was ich glauben soll, und danach erkenne ich oder lerne ich, was ich nicht glauben soll. Und deswegen, das ist auch unser Anliegen. Also wir wollen uns sensibilisieren für das Thema an sich und uns ein paar Grundlagen aneignen. Und da dient natürlich diese Gruppe aus der islamischen Geschichte als Mittel zum Zweck. Insofern, das Buch, mache ich noch 2 Anmerkungen inshallah dazu. Anmerkung Nummer 1, das Buch dient uns als Grundlage. Das heißt nicht, dass wir jedes einzelne Wort daraus vorlesen müssen. Können wir auch wahrscheinlich zeitlich gar nicht. Und das bedeutet für uns, wir haben in 10 Einheiten, wollen wir auch thematisch das Buch irgendwie abdecken. Deswegen nehmen wir uns inshallah erstmal vor, die wichtigsten Kapitel aus diesem Buch durchzugehen. Und das werden so ungefähr die ersten 4 Kapitel dieses Buches sein. Und wenn wir uns ein bisschen innerzeitlich anschauen, dass wir sehen, was uns da erwartet, ist das erste Kapitel tatsächlich über die Khawarij. Also für die, die es noch nicht wissen, das ist eine Gruppe, aber es geht uns hier um eine Denkrichtung. Denn diese Denkrichtung befindet sich bis an den heutigen Tag unter manchen Brüdern und Schwestern, also unter Muslimen. Und uns geht es um die Denkrichtung, nicht um jetzt nur diese historische Gruppe, die irgendwann mal vielleicht früher gelebt hat. Weil das Gedankengut ist bis heute noch vorhanden. Das zweite Thema ist die Neuerung, einen Muslim ohne Beweis zum Ungläubigen zu erklären. Die Neuerung, einen Muslim ohne Beweis zum Ungläubigen zu erklären. Das ist eines der größeren Kapitel, das ist vielleicht das größte Kapitel in diesem Buch. Und danach, das dritte, was uns auch beschäftigen wird, inshallah, ist die Entschuldigung, Al-Udhr und seine Arten. Welche Arten es gibt und so weiter und so fort. Und das vierte, etwas kleinere Kapitel, also kleinere im Buch, ist das Urteil aufgrund dessen, was nicht von Allah offenbart worden ist. Und das fünfte Kapitel ist das Kapitel, was ich erstmal nicht geplant habe, durchzugehen. Es ist die Lösung des Problems, das heißt, das, was angesprochen ist von den Khawarij und so weiter. Und deswegen haben wir etwa 200 Seiten, die wir inshallah in 10 Unterrichten durchgehen möchten. Und das heißt also ca. 20 Seiten durchschnittlich müssen wir voranschreiten. Und um das zu machen, und auch den Inhalt, und es geht um den Inhalt, es geht nicht jetzt jedes Wort einzeln zu lesen, werde ich manche Teile zusammenfassen und manche Teile lassen wir einfach aus. Manche Teile, die sind wertvoll, die sind informativ, aber die kann man auch dann mal zwischendurch lesen, ergänzen, die 2-3 Seiten, die wir dann manchmal weglassen, weil ich mir einbilde, dass die Teile nicht so entscheidend sind für die Aussagekraft des Kapitels, indem wir es auslassen möchten. Deswegen bitte ich euch um etwas Geduld. Inshallah werden wir sehr oft dann sagen, jetzt springen wir zum nächsten Abschnitt oder wir springen zum nächsten Hadith oder wir springen auf die Mitte der nächsten Seite. Dann müssen wir ein bisschen zusammen üben. Und das schaffen wir auch inshallah. Und was man verpasst, ist nicht schlimm, wird ja aufgenommen, kann man sich später nochmal anhören oder nochmal erfragen, inshallah. Das ist, was eigentlich dazu sagen wollte. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen Ikhlas geben, dass wir inshallah von Allah azza wa jall diese Taten angenommen bekommen, damit wir uns nicht hier versammelt haben, um unsere Zeit zu verschwenden, sondern dass wir uns versammelt haben, unser Konto der Hasanat zu erfüllen. Allahumma amin. Tayyib. Insofern, inshallah, wenn wir die, schlag mal die 9. Seite auf. Keine Angst, wir haben keine 8 Seiten Ausblick. Das ist die 1. Seite im Buch, die 9. Seite. Und da gehen wir auf, direkt auf den letzten Abschnitt, die Versuchungen. Das erste war die Einleitung, die habe ich ja schon gemacht. Und der Bruder, inshallah, liest vor. Und ich kommentiere dann, inshallah, ta'ala, die ein oder andere Stelle. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Die Versuchungen haben sich in der heutigen Zeit vermehrt. Ihre Formen sind vielgestaltig und eine folgt der anderen. Manches davon befällt die Herzen, manches Vernunft und Verstand und ist so gekommen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinen Worten andeutete. Wenn die Stunde nahe ist, werden Versuchungen gleich den Finsternissen der Nacht herrschen. So wird ein Mann am Morgen als gläubiger Muslim aufstehen und am Abend als Ungläubiger zu Bett gehen. Und ein anderer wird am Abend als Gläubiger zu Bett gehen und am Abend als Ungläubiger aufstehen. Die Menschen werden ihren Glauben für die Güter dieser Welt verkaufen. Die Menschen haben sich gleichgültig in diese Versuchungen gestürzt. Sowohl jene, die keinerlei Wissen besitzen, als auch Gelehrte und solche, die blind Traditionen nachahmen. Die größte Gefahr für den Islam und die Muslime aber sind jene vom rechten Weg abgekommenen Khawarij, die die Gemeinschaft der Muslime verlassen haben, diese ohne jedes Recht als Ungläubige bezeichnen, arabisch Takfir, ihr Blut vergießen, sich ihre Länder aneignen und Unheil auf Erden stiften, sodass jeder, dessen Herz noch nicht völlig abgeschummt ist, missbilligt, wen und was er hier sieht. Weder sind die Gesichter jene Gesichter, die er kannte, noch die Taten jene Taten, zu deren Einhaltung man sich verpflichtete, weder der Verstand ein aufgeklärter, noch die Vernunft glänzend. Möge Allahs Wohlgefallen auf Ibn Abbas radiallahu anhu ruhen, der zu den Khawarij seinerzeit sagte. Das ist jetzt eine Aussage von Ibn Abbas aus einem längeren Disput, das wir uns inshallah später anschauen werden. Er sagte, radiallahu anhu, zu den Khawarij, mit denen er damals diskutiert hat, ich bin von den Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu euch gekommen, aber unter euch ist keiner von ihnen. Diese vom rechten Glauben abgewichene Gruppe hat uns angegriffen. Ihre Linie reicht ohne Unterbrechung zurück bis zu ihrem ersten Auftreten zur Zeit des Vorbildes aller Gesandten, des Anführers, der Gottesfürchtigen, des Gesandten des Herrn der Welt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als damals jener Unverschämte mit den Worten vor ihnen trat. Sei gerecht, Gesandter Allahs. Diese Aussage verdient es natürlich größere Aufmerksamkeiten, die wird uns noch öfter begegnen in diesem Buch. Aber es ist tatsächlich so geschehen, dass die Überlieferung ist, wie gesagt, bei Bukhari, bei Muslim und bei anderen, nachdem der Prophet alaihi wasallam die Beute eingenommen hat von Hunayn, der Schlacht von Hunayn, hat er sie nicht gleich unter den Leuten verteilt, sondern er hat sie in einer Ortschaft bei Makkah, heißt Ji'rana, manche sagen Ji'rana, aufgehoben. Und dann hat er, warum hat er das gemacht? Weil er hat gehofft, dass die Leute reuend zu ihm zurückkehren, dass er ihnen alles wieder zurückgeben kann, was er. Aber der Prophet Al-Hassan wollte nicht sich bereichern, das war nicht sein Ziel. Er war ein Rahma für die Welten. Und er wollte ihnen eigentlich das alles zurückgeben, was sie gehabt haben. Und deswegen hat er gewartet und gewartet. Entscheidend ist, später, sie kamen leider viel zu spät, nachdem er schon verteilt hatte, alaihissalatu wassalam. Und Bilal radiallahu anhu hat in seinem Kleid Silber getragen, was er verteilt hat, nach der Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann, während er verteilte, der Prophet alaihissalatu wassalam hat beim Verteilen von Geschenken und Ähnlichem nicht gesehen, das sind 10 Leute und es kriegt jeder ein Zehntel oder so etwas. Das wäre vielleicht das billige Verständnis eines Menschen, der denkt zu wissen, der glaubt zu wissen, was Gerechtigkeit bedeutet. Und der Prophet alaihissalam hat die Güter dieser Welt als Mittel zum Zweck gesehen, um die Herzen zu erreichen. Und deswegen hat er gerade den Leuten, die im Islam schwach waren, mehr Geschenke gemacht, als den Leuten, die im Islam schon gefestigt waren. Und das haben manche nicht verstanden. Und deswegen kam dann jemand irgendwann mal, deswegen kam dann bei der Verteilung jemand und hat tatsächlich zum Propheten gesagt, I'dil ya Rasulallah, sei gerecht, o Gesandter Allahs. Und der Prophet alaihissalatu wassalam war zornig. Und eine Überlieferung sagte er sogar, I'dil ya Muhammad, also sei gerecht, Muhammad. Und so, das ist also höchste Maß an Unverschämtheit, wie man mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam umgehen kann, was direkter Vorwurf von Ungerechtigkeit bedeutet. Und deswegen hat der Prophet zu ihm gesagt, alaihissalatu wassalam, wehe dir, wer wird gerecht sein, wenn ich nicht gerecht bin? Oder nach mir wird es keinen geben, der gerechter ist als ich, sallallahu alaihi wasallam. Und diese Begebenheit, die sich damals ergeben hat, zeigt den Ursprung einer Bewegung innerhalb der islamischen Welt, die es bis zum heutigen Tag gibt. Und wenn das jemand geschafft hat, in das Gesicht des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu sagen, dann wird das für die Menschen nach ihm noch viel einfacher sein, in das Gesicht anderer Menschen zu sagen. So wurde durch die Torheit des Verstandes die von Allah gewährte schützende Festung niedergerissen, die Herzen abgetötet und allein den eigenen Wünschen nachgeeifert. Wer sich durch ihre Parolen täuschen ließ, häschelte ihnen eilig hinterher und lief den falschen Trugbildern und dem verlogenen Wahn nach. Parolen sind so Worte, die klingen alle wunderbar. Ja, die haben zum Beispiel, diese Leute haben eine Parole gehabt, die hieß, das ist eine Ayah aus dem Koran, Karim heißt, Inil Hukmu illa lillah. Das heißt, das Souverän oder das Urteil gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala oder obliegt nur Allah oder steht nur Allah subhanahu wa ta'ala zu. Und das nennt man Parolen, weil man sagt was, wozu ein Muslim, seine Ayah aus dem Koran, jeder Muslim glaubt an diese Ayah, aber der Sprecher meint was ganz anderes damit. Und deswegen lässt man sich sehr schnell täuschen von Leuten. Das kennen wir übrigens, kennen wir auch aus der Politik. Ja. Jemand sagt etwas, er meint aber etwas ganz anderes dahinter. Und deswegen darf man sich nicht täuschen lassen. Uns geht es nicht um die Äußerlichkeiten und was jemand von sich gibt, sondern letztendlich wohl wir wissen, was meint er mit dieser Aussage. Und da haben sich manche Leute täuschen lassen von ihren Anführern bis an den heutigen Tag. Wie auch kann sich der nicht täuschen lassen, der sein eigenes Gebet ihrem Gegenüber für gering erachtet und sein eigenes Rezitieren des Koran dem ihrem Gegenüber herabsetzt. Aber weder haben sie aus dem Wissen Nutzen gezogen, noch durch ihren Gottesdienst Erfolg erlangt, noch sind sie dem rechten Weg gefolgt, sondern sie sind den Versuchungen hinterhergelaufen. Allah warnte seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor ihnen und er, preis sei ihm, sagte: Gewiss, mit denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, hast du nichts gemein. Ihre Angelegenheit steht allein bei Allah. Hierauf wird er ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten. Allah bestimmte ihnen zu jeder Zeit Vorbilder an Rechtleitung, die ihr lügenhaftes Gerede zurückweisen. Zu jeder Zeit und an jedem Ort bleibt der Beweis Allahs durch diese hervorragenden Männer, die Gelehrten der Sunna, aufrecht. Durch sie bewahrt Allah sein göttliches Gesetz, gründet auf ihnen den Glauben und hält durch sie jene zurück, die vom rechten Weg abweichen. Sie sind es, die den Willen Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam am besten kennen und mehr Wissen um die Wahrheit besitzen als alle anderen, auch barmherziger ihnen gegenüber sind als gegenüber sich selbst und am Buch Allahs und der Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam festhalten. Als Al-Qashani sagte... Al-Qashani, Ahmed ibn Abdullah, ist ein Gelehrter des 9. Jahrhunderts, ein Marikitscher Gelehrter. Sagte, die vorangegangenen Führer sind jene, die genaues Wissen besitzen, den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und die Sunna bewahren. Allah erwählte sie als Freunde seines Propheten. Er hat sie zur Aufrechterhaltung seiner Religion auserlesen, ist mit ihnen als Vorbildern der muslimischen Gemeinschaft zufrieden und sie bemühen sich auf dem Weg Allahs, so wie es diesem gebührt, bemühen sich aufs Äußerste um die Unterweisung der Gemeinschaft und darum, dieser von Nutzen zu sein und opfern um des Wohlwollens Allahs sich selbst. Als ich diese Gruppe von Abweichlern sah und wie ihr Einfluss bereits um sich gegriffen hat, sie allgemein bekannt wurden, viele sich von ihr täuschen gelassen und sich unter ihrem Banner versammelt und Verderben verbreitet haben, sie ihr Töten für erlaubt erklärt, sich Gebiete angeeignet und Angst und Schrecken im Namen des Islam verbreitet haben, sah ich es als die Pflicht jedes vernünftigen Muslims, sich diesem Unglauben entgegenzustellen, der in keinerlei Zusammenhang mit dem Islam steht und keinerlei Beziehung zur Religion Allahs des Erhabenen hat. All das ist auch der Grund für das Entstehen dieses Buches, das 5 Abschnitte umfasst, wie im Inhaltsverzeichnis erwähnt. Erstens, die Khawarij. 1.1. Die heutigen Khawarij sind ein noch größeres Übel als jene der Vergangenheit. Allah, erhaben ist er, setzt ein deutliches Zeichen unter die Menschen, um den Muslim und Nicht-Muslim zu unterscheiden. Um den Muslim vom Nicht-Muslim zu unterscheiden. Um den Muslim vom Nicht-Muslim zu unterscheiden. Und dieses ist das Zeugnis, dass es keine Gottheit außer Allah gibt und Muhammad der Gesandte Allahs ist. Sallallahu alaihi wasallam. Seitdem ist dieses Zeugnis das entscheidende und deutliche Kriterium, um zwischen Nicht-Islam und Islam zu trennen. Wer an dieses Glaubensbekenntnis und dem, was aus ihm an Geboten und Verboten folgt, nicht glaubt oder aufgrund seiner eigenen Entscheidung etwas für verboten erklärt, was Allah erlaubt oder für erlaubt erklärt, was Allah verbot, der ist kein Muslim, auf den die Bestimmungen des Islam nicht zur Anwendung kommen. Die Khawarij unserer Zeit aber erklären Muslime zu Ungläubigen, wohl wissend, dass diese das Glaubensbekenntnis sprechen und weder das für das erlaubt erklären, was Allah verbot, noch von ihm Erlaubtes als verboten erklären. Der Führer der Jama'at al-Takfir wal-Hijra, die in Ägypten entstand, Mustafa Shukri, wandte den Begriff des Unglaubens sogar auf ganze Zeitalter der islamischen Geschichte an, nämlich auf die Zeitspanne, die mit dem 4. Jahrhundert der Hijra begann und bis in unsere Zeitalter reicht. Also, dass wir das verstehen, es gibt diese Bewegung, gibt es schon längere Zeit. Das ist also nicht eine Sache, die jetzt erst in diesem Zeitalter passiert ist. Aber die falsche Anwendung des Takfir ist immer zu übersteigen, gelangt von der ungerechten Zuweisung des Begriffes auf einen Muslim ohne Beweis, bis dahin, dass man ganze Gruppen, ganze Völker und sogar ganze Epochen den Unglauben zuspricht. Also das, was er sagt, er will damit sagen, dass dieser Mann die Menschheit oder die Muslime ab dem 4. Jahrhundert bis zu seiner Zeit als Ungläubige bezeichnet. Alle. Pauschal. Also es ist eigentlich nichts zu übertreffen. Es sei denn, er nimmt die Djinn noch damit rein und vielleicht noch andere Außerirdische. Und die einzige Gemeinschaft, die übrig geblieben ist, ist seine. Also es reicht nicht das zu machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verlangt hat von den Menschen. Er hat von ihnen verlangt, wenn sie den Islam annehmen, zu sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Und dann war die Sache gegessen. Und für ihn war das nicht so. Und dann, du musst auch noch zusätzlich Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel, dass du zu seiner Gemeinschaft gehörst. Wer nicht zu seiner Gemeinschaft gehört, ist ungläubig. Also diese zusätzlichen Bedingungen. Er verkündete, dass einzig seine Gruppierung die wahre islamische Gemeinde darstelle und alle anderen seien es in Gruppen oder Einzelne ungläubig seien. Na, jetzt springen wir, Barakallahu fik, und könnt ihr umblättern. Mitten auf die Seite, da kommt A. Und dann lesen wir da weiter, inshallah. Ihre Glaubenslehre stützte sich auf. Es geht dann um die gleiche Gemeinschaft. A. Die Herrschaft, Arabisch, Hakimiyya. Die Verständnis des Bekenntnisses, dass es keine Gottheit außer Allah gibt und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist, machte es aus ihrer Sicht erforderlich, mit der bestehenden Gesellschaft in all ihren Formen und Institutionen zu brechen, denn es gelte einzig der Gehorsam gegenüber der Herrschaft Allahs allein. Die zeitgenössischen Muslime aber verstünden die Bedeutung des Zeugnisses, es gibt keine Gottheit außer Allah nicht, darum sei dieses auch nicht Ausdruck ihres Muslimseins, denn ihre Ergebenheit gelte nicht allein Allah. B. Die Gemeinschaft, Arabisch Jama'a. Dies ist ihre Auffassung nach einer Bedingung des Glaubens, und mit der Gemeinschaft ist jene Gemeinschaft gemeint, der sie selbst angehören. Wer auch immer ihrem Imam nicht den Treueeid leistet und ihrer Gemeinschaft nicht beitritt, der ist ein Ungläubiger, auch wenn er das Gebet verrichtet und fastet, denn sie sind der Auffassung, dass einzig ihre Gemeinschaft eine Gemeinschaft von Muslimen sei, alle anderen Gemeinschaften aber würden die Jahiliyyah aufrechterhalten, weil sie sich nicht von der Gesellschaft trennten und diese als ungläubig erklärten. Und das ist die Bid'a, die sie hinzugefügt haben. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war der Islam aufgebaut auf 5 Säulen, und das ist auch bis heute noch. Aber sie fügen noch weitere Säulen und Bedingungen hinzu, und wenn sie nicht erfüllt, gehört nicht zu den Muslimen. Und man muss sich also nach ihnen von der gesamten Gesellschaft trennen, in der man sich befindet, egal in welchem politischen System man ist. Und wenn man das nicht macht und gleichzeitig zu ihnen überläuft, ist man ein Ungläubiger und wird Allah azza wa jal für ewig und immer in der Hölle. Und jetzt springen wir zum untersten Abschnitt auf der Seite 15, die Anhänger der Jama'a. Die Anhänger der Jama'a al-Takfir gründeten ihre Ideologie auf Prämissen, die sie ihren eigenen Denken entnahmen. Prämissen sind Annahmen. Ja? Man macht eine Annahme, zum Beispiel, also macht zwei Annahmen, und aus zwei Annahmen macht man dann Schlussfolgerungen. Das ist aus der Wissenschaft der Logik. Da sagt man, alle Menschen sind lieb. Das ist eine Prämisse. Zweite Prämisse, Abdullah ist ein Mensch. Was ist die Schlussfolgerung? Abdullah ist lieb. Okay. Das nennt man Prämisse und eine Schlussfolgerung. Und das Problem ist, wenn die Prämisse falsch ist, alle Menschen sind lieb, dann könnte auch die Schlussfolgerung daraus falsch sein. Und das ist ein sehr, sehr, hört sich so banal an, aber beim Diskutieren mit anders denkenden Menschen, sage ich mal, egal ob es jetzt eine Aqida ist oder Fiqh ist oder so, gibt es bestimmte Dinge, die werden immer von dem anderen als richtig vorausgesetzt. Er ist davon überzeugt. Aber muss man überlegen, immer erstmal, ist diese Prämisse, von der er ausgeht, stimmt die überhaupt? Weil wenn die gar nicht stimmt, dann könnte auch sehr leicht das, was er darauf aufgebaut hat, auch nicht stimmen. Das ist ein Prinzip, das sich immer wieder findet, wenn zwei Leute miteinander diskutieren. Eine Prämisse war wie etwa die Aussage: Kein Glaube ohne Handeln. Oder, wer einem Ungläubigen nicht den Glauben abspricht, der ist selbst ungläubig. Diese Prämissen, also die sind sehr allgemein. Und da sollte man auch immer nachfragen, was meint er denn mit dieser Aussage? Kein Glaube ohne Handeln. Was meint er damit? Oder die zweite Prämisse: Wer einem Ungläubigen, also einem Kafir, natürlich hier im Buch jetzt Ungläubig und Kafir sind Synonyme, ja? Und Gläubig und Muslim oder Mu'min sind Synonyme, per Definition. Wer einem Ungläubigen nicht den Glauben abspricht, der ist selbst ungläubig. Diese Prämissen sind sehr allgemein. Und diese Aussagen können richtig sein, können aber total falsch sein. Und deswegen muss man immer sich erstmal einigen, was meint der andere mit dieser Aussage, bevor wir weiterreden. Meint er hier einen Menschen, der sagt, ich bin Jude, ich bin Christ, ich bin Atheist, dass man ihm sagt, er ist kein Muslim? Oder geht es hier um ein ganz anderes Thema? Geht es um einen Muslim, der eine Sünde begeht, und jetzt diskutieren wir darüber, ob er vom Glauben abgefallen ist? Das sind zwei total falsche, zwei total unterschiedliche Ausgangssituationen, die miteinander vermischt werden und verwechselt werden. Deswegen die Prämissen immer überprüfen. Stimmt die Prämisse überhaupt oder stimmt sie nicht? Weiter. Diese Prämissen waren es, die zur Verwirrung führten, bis sie schließlich sagten, ihr gleicht den Gefährten des Propheten, wenn ihr die Gebote unmittelbar dem Koran entnehmt, denn dem Muslim darf nichts vom Koran verborgen bleiben. Die Bücher der Rechtslehre aber entziehen dem Koran der Wahrnehmung. Darum greifen wir nicht auf sie zurück, denn uns genügt es, Gebote direkt dem Koran zu entnehmen. Denn diese Rechtsansichten stammen aus Zeiten, die unserer Zeit nicht entsprechen, und wir werden, solange diese falsche Glaubenslehre das Leben der Menschen bestimmt, unsere Religion nur von Imam der Jama'ah al-Takfir beziehen. Also das war die Schlussfolgerung. Sie folgen ihrem Imam, sonst keinem anderen. Und die Prämissen sind falsch. Er geht davon aus, dass die Bücher der Rechtslehre, das sind die Fiqh-Bücher, dass sie dem Koran die Warnung entziehen. Also das heißt also, wenn du den Koran richtig verstehen willst, musst du direkt den Koran lesen und darfst nicht Bücher der Fiqh-Gelehrten lesen. Natürlich vollkommener Unsinn. Und wenn das was bedeutet, dann bedeutet das, dass er die Bücher nicht aufgeschlagen hat und sich nicht die Mühe machen möchte, diese Bücher zu lesen. Denn die Bücher der Rechtsgelehrten sind nichts anderes als aufgebaut auf den Koran und auf das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Wesentlichen. Deswegen diese falsche Prämisse, dass man den Sahaba nur dann gleichen kann, wenn man so vorgeht, wie sie vorgegangen sind. Ja? Also als wäre unser Sprachverständnis das der Sahaba. Als wäre unsere Kenntnis der Umstände, unter denen die Offenbarungen offenbart worden sind, das Kenntnis der Sahaba radiallahu anhu. Falsche Prämissen, deswegen ist die Schlussfolgerung auch falsch, dass man in diesem Fall nur ihrem Imam folgen darf. Und außerdem, der schöne Widerspruch an der ganzen Sache ist ja wiederum, er widerspricht sich selbst. Denn am Ende sagt er, dass man seine Religion nur vom Imam der Jama'at al-Takfir nehmen darf, richtig? Das heißt, seine Anhänger machen wieder das Gleiche. Statt dass sie die Bücher der Rechtsgelehrten oder die Fuqaha fragen, fragen sie ihren Imam jetzt. Das Gleiche, hat sich eigentlich gar nichts geändert. Diese Idee, man muss direkt zu den Quellen zurückkehren, ist eine theoretische Sache. Aber in der Praxis, was heißt das? Natürlich, du fragst deinen Gelehrten. Also die Denkweise, dass man sagt, man darf, also ich sage jetzt ein Extrem, man darf keiner der vier Rechtsschulen angehören. Ja? Dann sagt man, ja okay, wie willst du es machen? Sagst du, er muss direkt vom Koran schauen. Ja, wie willst du es machen? Ich frage den meinen Gelehrten, meinen Imam, meinen Mujtahid-Gelehrten. Dann hast du das Gleiche gemacht. Ja? Der eine macht dem anderen das Gleiche. Oder die vier Imamen sind die keine Rechtsgelehrten gewesen. Und deswegen, öfter zeigt sich, dass am Ende des Disputs dass der Sprecher sich entweder widersprochen hat oder letztendlich kommt man zu dem zurück, zum Ausgangspunkt zurück, an dem man eigentlich gestartet hat. Weil sie ihre Religion somit nur von jemandem beziehen, auf dessen Glauben und Zuverlässigkeit sie vertrauen, wandten sie sich von den Gelehrten der muslimischen Gemeinschaft ab und hörten nur auf die Worte der Anführer des Gedankenguts der Jama'ah al-Takfir, die keinerlei Wissen besitzen. Diese Gruppierung geriet in Vergessenheit und ihr furchtloses Gedankengut verschwand. Aber sehr schnell erneuerte sich ihre alte Strahlkraft und sie kehrte mit noch mehr Hass und Feindschaft zurück, als ihre Vorfahren sie aufwiesen. Sie kehrte zurück und brachte ihre Feindseligkeit dem Glauben Allahs und den Muslimen entgegen. Na, jetzt springen wir zur nächsten Seite, auf den letzten Abschnitt. Ihr aber, er spricht jetzt diese Jama'a, ihr aber. Ihr aber seid in die Irre gegangen und habt verloren. So sagte schon der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam zu euren Vorfahren, als dieser ihm entgegengetreten war und ihn beleidigt hatte. Als er gesagt hat, i'dil, ja Rasulallah, sei gerecht, o Gesandte Allahs, sagte der Prophet auch in Antwort, qad khibta wa khasirta, du bist in die Irre gegangen und du hast verloren. Verzeiht mir, im zweiten Abschnitt, kurz vorm Ende steht, Ibn Taymiyyah sagte, im zweiten Abschnitt steht in der sechstletzten Zeile, Ibn Taymiyyah sagte, was Pflicht? Ibn Taymiyyah sagte, was Pflicht, Verbot, Lohn und Strafe, Unglaube und Vergehen betrifft, so obliegt dies Allah und seinen Gesandten. Niemanden steht das Urteil darüber zu, sondern dem Menschen obliegt es, das zu bestätigen, was Allah und sein Gesandter zur Pflicht machten, und das zu verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten. Na, und das ist das Entscheidende für uns. Wie wir gesagt haben, es geht hier um Tafsir, uns geht es hier um Grundlagen zu schaffen. Grundlagen ist, auch wenn es so einfach ist und banal ist, aber immer wieder alles, was verpflichtend ist, was verboten ist, alles, was Lohn angeht, was Strafe angeht, was Unglaube angeht, was Iman angeht, was Sünden angeht, all das, die einzige Quelle, die wir darüber haben, sind die beiden Offenbarungsquellen. Es gibt keine andere Sache. Das sind unsere, darauf berufen wir uns. Deswegen, egal was jemand sagt und was jemand behauptet, in diesen Themen, wenn er sagt, das ist Haram, das ist Halal, das ist Kufr, das ist Iman, das ist großer Kufr, das ist kleiner Kufr, egal was er sagt, die einzige Quelle ist nicht seine Logik, nicht seine Träume, nicht seine Wunschvorstellungen, nicht seine Gewohnheit, nicht seine Eltern, sondern rein und allein Allah hat gesagt und der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Das Prinzip ist so einfach, aber genau daran scheitert es. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite, zum letzten Teil dieses Abschnitts 1.1. Wie sieht es aber aus? Wie sieht es aber aus, wenn träumende Narren Geschehnisse beurteilen aufgrund der Einbildungen und Meinungen einiger Burschen? Möge Allah uns behüten. Na, wer sind die Khawarij? Erstmal sprachlich gesehen, um diesen Abschnitt inshallah ta'ala zu erklären. Das Wort Khawarij kommt vom Verb Kharaja. Kharaja heißt hinausgehen, austreten, rausgehen. Und ist der Plural, Khawarij ist der Plural von Kharij. Kharij ist jemand, der hinausgeht. Eine Sache. Hier ist natürlich das Ganze im übertragenen Sinne gemeint. Und woraus er hinausgeht, das werden wir gleich sehen, inshallah. Al-Khariju ist derjenige, der hinausgeht. Und Khawarij ist der Plural. Ja, es gibt verschiedene Plurale im Arabischen. Ein Plural wäre Kharijun oder Kharijin, nach dem grammatikalischen Fall. Und Khawarij ist jetzt hier ein anderer Plural. Und das ist die linguistische Bedeutung des Ganzen. Und jetzt schauen wir uns die auf der nächsten Seite, auf der Seite 20, die Definitionen an, der Ulama, rahimahumullah, wie sie diesen Begriff definiert haben, denn sie haben ihn unterschiedlich definiert. Und das zeigt uns auch, dass wir, wenn wir ein Buch lesen und jemand benutzt diesen Begriff Khawarij oder Khariji, sollen wir wissen, was er damit meint, bevor wir mit seinen Aussagen etwas anfangen. Ja. Was der Grund für diese Bezeichnung ist, darüber gibt es unter den Gelehrten verschiedene Meinungen, die auf die Definition des Begriffs Khawariji zurückzuführen sind. So heißt es, erstens, sie werden Khawarij genannt, weil sie das Gesetz Allahs, die Scharia verlassen haben. Dies bezieht also Khawarij, weil sie Scharia verlassen haben. Aus dem Kreis der Scharia raus. Deswegen haben manche Ulama sie als Ungläubige bezeichnet, weil sie den Islam verlassen haben. Dies bezieht sich auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam über sie. Na'am, yamruquna min ad-din, sie sind vom Glauben abgewichen oder sie haben den Glauben verlassen. Zweitens, sie weil das Wort maraqa, ja, bedeutet auf Arabisch kharaja min al-janib, man sagt auf Arabisch, das steht im Wörterbuch des Islam Arab, maraqa as-sahm min ar-ramiya ay kharaja min al-janib al-akhar. Wenn man redet von einem Pfeil, dass dieser, das Verb heißt Maraqa, das ist das Hinausgehen hier bedeutet, dieser Pfeil Maraqa, das Tier, was ich treffen wollte, bedeutet, dieses Pfeil ist an der einen Stelle ein Tier eingedrungen und auf der anderen Seite wieder rausgegangen. Und der Prophet a.s. hat die Khawarij damit verglichen, dass sie die Religion kurz rein und dann wieder raus sind. Und deswegen gemäß dem Beweis haben manche sie vom Islam ausgeschlossen. Zweitens, sie werden deshalb so genannt, weil die erste von ihnen sich einst dem Herrn der Gottesfürchtigen und Vorbild aller Gesandten widersetzte, als er zu ihm sagte, sei gerecht, Gesandter Allahs. Al-Kharij, sprachlich gesehen, ist Al-Fasiq. Also Fasiq, was meistens übersetzt wird mit Frevler oder Sünder oder so, Fasiq bedeutet Kharij. Das ist sprachlich. Kharaja heißt Fasaqa. Ja? Und das ist eine Form von Fisk, von Khuruj. Ja? Das heißt hinausgehen. Aus was? Aus dem Kreis der Gehorsamkeit hinaus in die Lehre der Ungehorsamkeit. Drittens, sie wurden so genannt, weil sie sich dem Imam und Herrscher widersetzten und gegen ihn, den Befehlshaber der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, rebellierten. Abul Hasan al-Ash'ari sagte darüber, sie wurden Khawarij genannt, weil sie gegen Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, rebellierten. Also dafür sind sie bekannt geworden, aber offensichtlich gab es auch schon früher. Viertens, sie wurden deshalb als Khawarij bezeichnet, weil sie jenen Weg verließen, auf dem sich die Menschen befanden. Und damit ist die überwiegende Mehrheit, die Allgemeinheit gemeint, die dem Imam und Kalifen ergeben war. Dies bedeutet, dass sie sich von der Gemeinschaft der Muslime getrennt hatten. Der Verteidiger der Sunna, Imam ibn Dainawari, sagte, was die Khawarij betrifft, so wurden sie deshalb so benannt, weil sie vom Wesentlichen abwichen und sich von der Gemeinschaft trennten. Darum wurden sie als jene bezeichnet, die vom rechten Weg abgeirrt waren, und abirren bedeutet das Verlassen, ein Khuruj von etwas. Na, das waren jetzt verschiedene Definitionen. Jetzt gehen wir auf den letzten Abschnitt auf der Seite, die überwiegende Definition. Die überwiegende Definition des Begriffs Khawarij ist, dass er all jene umfasste, die gegen den rechtmäßigen Imam rebellierten und dabei Muslime aufgrund von Vergehen des Unglaubens bezichtigten, die gemäß dem islamischen Gesetz den Unglauben nicht nach sich ziehen. Auf diese also zwei entscheidende Sachen, ja? Also wir haben hier einmal, dass sie gegen den rechtmäßigen Imam rebellierten, und das ist der erste Punkt. Also es gibt einen rechtmäßigen Imam und gegen den gehen sie vor. Und dann wichtig auch, dass sie Muslime als Ungläubige bezeichnen ohne gesetzlichen Beweis. Dass sie Muslime als Ungläubige. Und diese, das sind verschiedene Eigenschaften, und wir werden auch das inshallah noch mehrmals betonen, dass diese verschiedenen Eigenschaften können sich in einer Person mehr oder weniger widerspiegeln. Okay? Also es gibt nicht nur den Supermuslim und den total Abgeirrten, sondern es gibt manche Muslime, die gute Eigenschaften und schlechte Eigenschaften haben. Und nur halt dieses Schwarz-Weiß-Denken macht man, um die Sache deutlicher zu machen. Das finden wir im Koran Karim oft. Auf der einen Seite sind die gläubigen Menschen, auf der anderen sind die ungläubigen Menschen. Ja? Und die einen haben die perfekten Eigenschaften, die anderen haben die übelsten Eigenschaften. Aber das ist ja in der Realität nicht, deswegen, wenn man dich fragen würde, in welche Gruppe passt du, sagst du, wallahi, ach ja, so. Ich fühle mich da ein, zwar mehr hingezogen, aber so wirklich kann ich mich nicht da jetzt 100% wiederfinden. Ja? Und das warum? Weil das heißt nicht, dass alle Menschen so sind. Und das sind die beiden Extreme, objektiv gesehen, also Extreme zueinander. Und wir befinden uns irgendwo dazwischen. Und schaut halt mehr in Richtung der Gläubigen. Die gemäß dem islamischen Gesetz den Unglauben nicht nach sich ziehen. Auf diese Definition weisen die überlieferten Berichte über die Khawarij hin. Über keine andere Gruppierung, die vom rechten Weg abgekommen ist, gibt es so authentische Überlieferungen wie über die Khawarij. Denn zahlreiche Hadithe, sie betreffend, wurden von mehreren Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam weitergegeben. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, es gibt authentische Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in denen er seine Missbilligung ihnen gegenüber ausdrückt und befiehlt, sie zu bekämpfen. Gehen wir auf den letzten Abschnitt dieser Seite, im Hinblick. Im Hinblick auf die Bezichtigung des Unglaubens aufgrund eines Vergehens gehört derjenige jedoch nicht zu den Khawarij, der sich dem wahren Befehlshaber aufgrund seiner eigenen Deutung zwar widersetzt, diesen aber nicht den Glauben abspricht, wie es etwa hinsichtlich eines Tyrannen der Fall ist. Darauf beruhte der Ungehorsam gegenüber ungerechten Herrschern, den einige innerhalb des Sunnah bekannten Nachfolger der Gefährten übten. Ihr Ziel aber war die Absetzung des Herrschers, ohne ihn jedoch aufgrund eines bestimmten Vergehens als ungläubig erklärt zu haben. Auch jene, die an der Kamelschlacht und an der Schlacht von Siffin beteiligt waren, sind von dieser Bedingung ausgenommen. Denn der Kampf, der damals zwischen den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausbrach, beruhte auf unterschiedliche Standpunkten. Keiner aber bezweifelte dabei den Glauben des anderen. Ja, also der Beweggrund war ein ganz anderer. Und der gefährliche Beweggrund, über den es uns hier hauptsächlich geht, ist es, den Muslim als Ungläubigen zu bezeichnen, zu Unrecht. Und daraufhin baut man Sachen auf, wie zum Beispiel sein Blut vergießen und sowas. Und das ist die Gefahr, die dahinter steckt. Dann gehen wir zu dem letzten Abschnitt, Ibn Qudama al-Maqdisi. Ibn Qudama al-Maqdisi teilte jene, die gegen den Befehlshaber der Muslime rebellieren, in folgende Gruppen. Ibn Qudama, rahimahullah, einer der bekannten hanbalitischen Gelehrten, rahimahullah ta'ala, aus dem 7. Jahrhundert, der, wie heißt es, sein berühmtes Buch al-Mughni geschrieben und viele andere Sachen, und also ein Fiqh-Gelehrter. Und diese Thematik, und das ist auch vielleicht vielen Geschwistern unbekannt und ist auch nicht seltsam, weil es im Deutschen darüber nichts bis gar nichts gibt, und zwar diese Thematik, auf Arabisch Al-Khuruj, also das ist die Thematik der Khawarij, oder die Thematik des Rebellierens allgemein, das Thema Stichwort Al-Burat, oder anderes, diese Thematiken sind Standteil des Fiqh, also sind eigenständige Kapitel innerhalb des islamischen Fiqh. Der islamische Fiqh besteht nicht nur aus dem Teil der Ibadat, sondern geht auch im Teil über die Mu'amalat. Und dort wird diese Sache beschrieben. Und das ist ein Auszug aus dem, was Ibn Qudama, also nicht nur ein Auszug, sondern auch zusammengefasst, was er gesagt hat, rahimahullah ta'ala. Er teilte die Leute, die rebellieren gegen den Befehlshaber, in Gruppen ein. Das sind nicht alle Khawari, sondern jene. Jene, die ihm den Gehorsam verweigern und sich ohne eigene Deutung Scheinbeweise seinen Zugriff entziehen. Sie sind nichts als Straßenräuber, die auf Erden Verderben stiften. Ja. Die halten sich nicht an die Anordnungen und die wollen sich bereichern. Die haben Dunya-Ziele. Denen geht es nicht jetzt darum, dass sie Takfir machen und deswegen rebellieren, sondern die halten kleine Banditen sind das. Jene, die eine Deutung Scheinbeweis haben, sie sind jedoch von geringer Zahl und besitzen keine Stärke. Deutung heißt Ta'wil, also gemeint ist hier, dass sie einen Scheinbeweis haben. Das heißt, sie meinen, einen Beweis zu haben, der für sie spricht, aber bei genauerer Untersuchung ist dieser Beweis kein Beweis für ihre These. Und das gibt es sehr, sehr oft. Also jemand sagt, ach, das ist eine Ayah aus dem Koran. Ja, das ist richtig. Das leugnen wir auch nicht, aber die Frage ist, hat die Ayah etwas zu tun mit dem, was du sagen willst? Das sind zwei Paar Schuhe. Und das nennt man dann eben einen Scheinbeweis. Es ist kein wirklicher Beweis. Und es geht also nicht um die Authentizität des Beweises, sondern es geht um das richtige Verständnis dieses Beweises. Jene, die eine Deutung Scheinbeweis haben, die sind jedoch von geringer Zahl und besitzen keine Stärke. Es ist vielleicht nur eine oder es sind zwei oder zehn oder dergleichen. Sie sind nach Meinung der meisten unserer Gefährten nicht mehr als Straßenräuber. Doch, wenn Ibn Qudama sagt, die meisten unserer Gefährten, dann meint er die Hanbalitischen Gelehrten. Die Khawarij, die aufgrund eines Vergehens den Betreffenden als Ungläubigen bezeichnen und die auch Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr und viele der Gefährten des Unglaubens bezichtigten und das Töten von Muslimen und die Aneignung ihres Besitzes für erlaubt erklärten. Jene, die der Wahrheit verpflichtet sind, die sich dem Zugriff des Herrschers entziehen und seine Absetzung aufgrund einer zulässigen Deutung anstreben. Sie besitzen Stärke und um ihnen Einhalt zu gebieten, bedarf es einer Armee. Sie sind die Burat, die Ungerechten, die Freveler. Also Ungerechten, Freveler ist nur eine Erklärung des Wortes, ansonsten Burat ist ein Fachwort, entlehnt aus einer Ayah in Surat al-Hujurat. 1.3. Die Entstehung der Khawarij. Die Neuerung der Rebellion gegen den rechtmäßigen Befehlshaber begann früh in der Geschichte der muslimischen Gemeinschaft, und zwar mit der bereits erwähnten Rebellion jener, die vom rechten Weg abgekommen waren, gegen den Befehlshaber der Gläubigen Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu im Jahr 37 nach Hijra. Unmittelbar nach dem Schiedsspruch der beiden Richter bei der Schlacht von Siffin, sie warfen ihm seine Anerkennung eines Schiedsgerichts vor, bezichtigten ihn die beiden Richter und alle, die sich mit deren Schiedsspruch einverstanden erklärten, des Unglaubens. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, darum ist Vorsicht davor geboten, Muslime wegen bestimmter Vergehen und Fehler des Unglaubens zu bezichtigen, denn dies war die erste Neuerung, die im Islam Einzug hielt. Ihre Anhänger klagten andere Muslime des Unglaubens an und erklärten ihr Blut und Eigentum für erlaubt. Die ersten, die Muslime des Unglaubens bezichtigten, waren somit jene Khawarij, und viele von ihnen hatten zuvor im Herr Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu an der Schlacht von Siffin teilgenommen. Na, also vielleicht zwei Worte dazu, was dort im Jahr 37 geschehen ist. Gab es einen Konflikt, und dieser Konflikt fassen die Gelehrten rahimahullah ta'ala zusammen, in der Hinsicht, dass der Khalifa Uthman radiallahu ta'ala anhu, möge Allah azza wa jal ihn belohnen, und der zu den Menschen gehört, zu den 10 Menschen gehört, denen Allah subhanahu wa ta'ala zu Lebzeiten das Paradies versprochen hat, er ist getötet worden, radiallahu ta'ala anhu, in seinem eigenen Haus, und der rechtmäßige Khalifa nach ihm war bekannterweise Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Noch bevor die gesamte Ummah sich ihm gefügt hat, noch bevor die gesamte Ummah ihm den Treueschwur geleistet und ihn als rechtmäßigen Khalifa anerkannt hat, gab es einen Konflikt. Und der Konflikt war so, dass Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu ta'ala anhu, ein Sahabi, der in Asch-Sham war, in Großsyrien war, in Damaskus und Umgebung. Er hat sich zu Beginn, er war der Meinung, dass er hat sich zu Beginn geweigert, den Treueschwur zu leisten. Nicht, weil er nicht mit Ali ibn Abi Talib einverstanden war, sondern weil er sagte, dass diejenigen Menschen, die Ali ibn Abi, die Uthman radiallahu anhu getötet haben, sich in der Armee von Ali ibn Abi befinden. Deswegen wollte er erst einmal, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, und hat sich geweigert, den Treueschwur zu leisten. Und dann kam es zu einem Konflikt. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, er war der Ansicht, dass erst einmal geklärt werden muss, wer der Nachfolger von Uthman ist radiallahu anhu, damit die Ummah eine Einheit bleibt. Und das ist auch zweifellos die Wahrheit gewesen. Und da hat sich dann ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrheitet und gezeigt. Denn diese beiden Gruppen, als sie sich gegenüberstanden und leider Gottes manche umgekommen sind, ist eine Person getötet worden. Und diese Person, dass er getötet wird, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorausgesagt. Und das ist natürlich unglaublich, wenn man den Propheten gehört hat. Und dann Jahrzehnte später bewahrheitet sich seine Aussage. Und zwar sagte er sallallahu alaihi wasallam über Ammar, taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Das heißt, Ammar radiallahu ta'ala anhu wird von der Gruppe getötet werden, die rebelliert, oder von der rebellierenden Gruppe getötet werden, oder von der ungerechten Gruppe getötet werden. Wir haben gesehen, dass ungerecht, Frevler, das alles bedeutet dieser Begriff Burat. Das heißt, er wird von der Burat-Gruppe getötet werden. Und Ammar radiallahu ta'ala war in der Gruppe von, er war selbst in der Gruppe von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Und deswegen ist der Überzeugung der Ahlus Sunnah und Jama'ah, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu hier im Recht war. Die Überlieferung, die ich gesagt habe, ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Und diese Schlacht, ja, die hat bei Siffin stattgefunden, eine Ortschaft. Und dort hat dann, damit der Konflikt beseitigt wird, haben sich beide Gruppen geeinigt auf ein Schiedsgericht. Das heißt, sie haben gesagt, wir nehmen zwei Männer und die sollen urteilen zwischen uns. Und so wollten sie den Konflikt eben ein für alle Mal beiseite legen. Und als sie dann gesagt haben, wir nehmen zwei Männer, die unter uns urteilen, sind dann ein paar Spezialisten, in Anführungszeichen, haben dann einen Widerspruch gesehen zu der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, in den Hukmu illa lillah. Das Urteil gebührt Allah ganz allein. Und sie haben gesagt, Allah ist derjenige, der urteilt und nicht die Menschen. Und prompt haben sie den Führer der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib, und seine Anhänger zu Ungläubigen erklärt. Und dann hat eine Schlacht stattgefunden in Nahrawa, und wo Ali ibn Abi Talib sie bekämpft hat. Das ist, was geschehen ist. Und deswegen, man sieht, wie simpel und wie banal und wie billig die Argumentation ist. Sie beruht auf einer Ayah des Koran al-Karim, die sie verstanden haben, wie sie verstehen wollten. Und das Schlimme an der Sache ist, selbst wenn man sagt, ja, ist ihre Aussage nicht verständlich, selbst wenn man das sagen würde, kann man das nicht nachvollziehen, ihre Beweisführung. Trotzdem muss man die andere Frage stellen. Wir haben gehört von Ibn Abbas, wie er sagte, ich komme zu euch von den Sahaba des Propheten, aber unter euch sehe ich keinen einzigen von ihnen. Man muss sich fragen, ob man dann zu der Gemeinschaft der Muslime gehört, wenn man sich dem entgegenstellt, was die gesamte Rest der Menschheit unter den Muslimen vertritt. Weiter. Als sich Ali radiallahu anhu und Muawiyah radiallahu anhu auf ein Schiedsgericht einigten, lehnten sie dieses ab und gingen in ihrer Ablehnung so weit, dass sie zu Ali radiallahu anhu sagten, er habe die Männer zu Richtern über das Buch Allahs gemacht, es gebe jedoch kein Urteil außer dem Urteil Allahs. Daraufhin verkündeten sie Ali radiallahu anhu Unglauben. Abu Hassan al-Ash'ari sagte, die Khawarij beschlossen einmütig, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, wenn er dem Schiedsgericht zustimmt, ein Ungläubiger sei. Uneinig aber waren sie darüber, ob sein Unglaube eine Beigesellung zu Allah sei oder nicht. Sie kamen darin überein, außer den Najdat. Eine Untergruppe von Khawarij. Die dies nicht sagten, dass jedes schwere Vergehen Unglaube sei. Nachdem Ali radiallahu anhu von Siffin zurückgekehrt war, zogen sich die Khawarij nach Harura bei Kufa. Eine Ortschaft, und deswegen nennt man auch diese Gruppe der Khawarij Haruriyah. Und man sprach darum von der Haruriyah. Es waren 12.000 Mann. Ali radiallahu anhu sandte Ibn Abbas radiallahu anhu zu ihnen, der mit ihnen sprechen sollte, wie noch näher dargestellt werden wird. Die Hälfte von ihnen kehrte nach diesem Gespräch um, die anderen verübten Raubzüge gegen die Viehherden und erklärten die Tötung der Muslime für erlaubt. So töteten sie auch Abdullah ibn Khabbab ibn Arat, drangen in sein Haus ein und brachten seinen Sohn und dessen Mutter um. Dann marschierte ihr Herr Richtung Nahrawan, wo Ali radiallahu anhu ihnen mit 4.000 seiner Gefährten entgegenkam. Er entsandte einen Boten zu ihnen mit der Nachricht, den Mörder von Abdullah ibn Khabbab auszuliefern, worauf sie ihm ausrichten ließen, sie alle hätten ihn getötet. So begann Ali radiallahu anhu seinen Angriff gegen sie, bei dem alle getötet wurden und nur 9 Männer entkamen. Als Ali radiallahu anhu zwischen den Gefallenen umherging, sagte er, welch ein Elend für euch. Der euch blendete, hat euch in die Irre geführt. Da fragten seine Gefährten, Befehlshaber der Gläubigen, wer hat sie geblendet? Er antwortete, der Shaitan und das niedere Ich, das zum Bösen antreibt, blendete sie durch Wünsche, schmückte ihnen die Sünde aus und verkündete ihnen, dass sie siegreich sein würden. Na, in dem folgenden Hadith lesen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Gruppe von Menschen angekündigt hat. Er sagt, am Ende der Zeit wird ein Volk auftreten, junge Leute, deren Verstand verdorben ist. Sie sprechen die besten Worte aller Geschöpfe. Das heißt, sie sagen, Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt, Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Ihr Glaube reicht jedoch nicht über ihre Kehlen hinaus. Sie verlassen den Glauben so schnell wie ein Pfeil, ein zu erledigendes Tier durchbohrt und dessen Körper wieder verlässt. Al-Khalal erwähnte die Worte Imam Ahmed. Die Khawarij sind ein Volk des Unheils. Ich kenne auf Erden keine übleren Leute als sie. Und Imam Ahmed sagte, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam über sie hat sich bestätigt und dies in mehr als einer Hinsicht. Al-Baghdadi sagte, es gibt keine vom rechten Weg abweichende Gruppen, deren Anhänger sich untereinander des Unglaubens bezichtigen und sich voneinander lossagen, wie dies bei den Khawarij, den Rawafid und den Anhängern der Qadariyya. Khawarij sind die Themen, die wir behandeln. Rawafid, Sapura von Rafidi, das sind die Extremisten unter den 12er Imamiten, die Shia. Und die Anhänger der Qadariyya, das sind die den Qadar, die göttliche Verabschiedung leugnen. Also er sagte, es gibt niemanden, die so schlimm andere des Unglaubens bezichtigen. Sagte er, sodass sogar wenn sich 7 von ihnen zu einer Sitzung versammeln, sie sich letztendlich gegenseitig Unglauben vorwerfen. Sie treffen sich, wenn sie auseinandergehen, hat jeder den anderen als Ungläubigen bezeichnet. Und so denkt jeder, er ist auf der Wahrheit und alle anderen 6 sind alle falsch. Sheikh al-Islam sagte, zu den Kennzeichen der Erneuerer gehört es, dass sie Aussagen erfinden, die sie dann zur religiösen Pflicht, ja sogar zum wesentlichen Teil des Glaubens erklären, an dem keinerlei Zweifel bestehe und daraufhin jeden des Unglaubens bezichtigen, der ihnen diesbezüglich widerspricht und seine Tötung für erlaubt erklären, so wie es die Khawarij tun. Jetzt springen wir über zu der nächsten Seite und da lesen wir eine Aussage von Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu wa arda. So heißt es in einem Ausspruch von ihm, dass er gesagt hat, weder lesen sie den Koran, noch besitzen sie Kenntnis um den Glauben. Ebenso wenig besitzen sie Wissen um die Deutung des Koran. Noch nie zuvor im Islam hat diese Sache eine Anhängerschaft gefunden. Bei Allah, wenn sie euch beherrschen, dann werden sie mit euch so verfahren wie Chosroes und Heraklius. Chosroes ist der Herrscher Persiens und Heraklius, Herakl, der Herrscher des Oströmischen Reiches. Er will damit sagen, sie werden mit euch noch schlimmer umgehen als die anderen. Und Abu Umama radiallahu ta'ala anhu sagt in einem Ausspruch über die Ayah, gewiss mit denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a, sagt, damit sind die Khawarij gemeint. Als sie aber sagten, das Urteil in al-hukmu illa lillah, das Urteil, die Herrschaft gehört Allah allein, sagte Ali ibn Abi Talib, kalimatu haqqin urida biha batin. Sein berühmter Ausspruch, er sagt, ein Wort der Wahrheit mit der Absicht der Lüge. Oder, man könnte auch übersetzen, ein wahres Wort mit falscher Absicht dahinter. Denn dieses Wort ist nicht das Problem. Aber was sie damit sagen wollten ist, dass dieses Schiedsgericht Unrecht war und Kufur war und wer es akzeptiert, ist ein ungläubiger Mensch. Denn das Urteil einzig bei Allah liegt, sei es nun ein gesetzliches Urteil oder ein Seinsurteil, sodass Führung und Gesetzgebung bei ihm allein liegen, bedeutet nicht die Nichtigkeit der Urteilsfindung des Menschen in bestimmten Streitfällen, solange sich dieses ihr Urteil im Rahmen des Urteils Allahs bewegt. Na, an dieser Stelle machen wir Pause. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.